Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Dritte Folge. Ich, Professor van Helsing, Sie haben sicher schon von mir gehört, hatte gerade den Werwolf aus der Wolfsschlucht mit einer Silberkugel getroffen, als der junge, apfelbäckige Jonathan Harker über die Wolfsschanze spähte, um seine verloren gegangene Braut Bianca Torturata wiederzufinden. Doch was sah er da? Ein Monster! Es trägt Bianca fort! Entsetzlich! Was ist denn das? Das? Oder ist es Godzilla? Das Monster aus dem Zillertal? Was hat der Eremit gesagt? Godzilla heißt dieses Untier? Ja, so nennen es die Zillertaler, ja. Mein Gott, und dieses Urweltwesen schleppt jetzt meine Braut Bianca davon. Lass sehen, junger Freund. Aha, das also ist Godzilla. Ja, sieht aus wie ein Dinosaurier aus grauer Vorzeit, Professor van Helsing. Ja, natürlich. Wie? Erkennt er etwa dieses Ungeheuer? Nun, ich habe davon gehört. Allerdings bisher nur aus dem fernen Japan, wo ein... Haben meine verehrten Kollegen das Monster gut getroffen? Oh, sehr gut. Hey, was ist das? Horde von Japanern in transsilvanischem Hochland. Was machen hier? Die Söhne der Sonne geben sich die Ehre, veredelt transsilvanische Ureinwohner. Haben die Ehre. Haben die Ehre. Ja, ist es denn möglich? Das ist doch mein japanischer Kollege. Professor Honda, was machen Sie denn hier? Oh, die unwürdigen Söhne der Sonne begrüßen den großen Forscher Professor von Helsing. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, Sie hier zu sehen, Professor Honda. Man hat uns zur Hilfe gerufen. Wir sollen erforschen Godzilla, das Monster aus dem Zillertal. Man extra diese Japaner kommen lassen, ohne meine Anwesenheit zu berücksichtigen. Darf ich meinen Kollegen vorstellen? Professor van Helsing ist der bekannteste Experte für alle schrecklichen Ungeheuer in Transsilvanien und Umgebung. Sayonara, Herr Professor. Sie schmeicheln, Professor Honda. Aber... da Sie nun schon einmal hier sind, was halten Sie davon, wenn wir uns zusammensetzen und gemeinsam beraten, was man gegen Godzilla tun kann? Gerne, sehr gerne. Vielleicht bei einer Tasse Tee, verehrungswürdiger Kollege? Aber ja, gerne, lieber Kollege. Der ehrwürdige Kollege Teeträger möge volltreten. Meine Helen, Herr Professor... Da ist Healing oder Ökley. Aber van Helsing, wie könnt ihr hier in aller Ruhe Tee trinken, während dieses Monster Godzilla meine Braut Bianca in seinen Klauen hält und ins Zillertal verschleppt? Nur Ruhe, Jonathan, junger Hupfer. Alter und Wissenschaft, Sie brauchen Ihre Weile. Gut Ding auch? Meinetwegen. Aber ich kann hier nicht rumsitzen, ich gehe in die nächste Garnison und hole das Militär zu Hilfe. Ah, Stillstand! Hauptfeldwebel Oschechopotzem mit einer Abteilung transsilvanischer Gebirgsjäger angetreten, Herr Oberst. Schön, sehr schön. Habt ihr Stiefel geleckt? Jawohl, Herr Oberst! Schön, sehr schön. Aber meine ihr habt noch nicht geleckt hatte. Aber bitte schön, ich will noch einmal Gnade ergehen lassen vor Recht. Was habt ihr heute stehen auf Dienstplan, Eriges? Oschechobotzem. Zu Befehl, Herr Oberst. Heute, wir sollen zählen Erbsen. Schön, sehr schön, Oschechobotzem. Aber ist ein winzig kleines Problem, Herr Oberst. Schön, sehr schön. Nicht schön. Was für ein Problem, Trottel? Sind keine Erbsen da, Herr Oberst. Und warum nicht? Weil gestern hat's geben Erbsensuppe, Herr Oberst. Oschechobotzem, lassen Sie sofort nachrissen. Was ist, wenn der Feind hätte mit seinem Bohnengeschwader angreift? Bitte, Herr Oberst, da ist nichts zum Befürchten, weil wir haben gehört von der Spionage, dass der Feind nicht die Bohnen hat, weil so. Bei ihm hat's gestern gegeben serbische Bohnensuppe. Herr Oberst, hey. Hallo, Herr Oberst. Ja, da wird ja immer schöner. Was macht der Zivilist auf Kasernenhof? Sperrt ihn sofort ein. Ja, Moment, ich muss doch mal... Also Ruhe! Oschechobotzem, sofort einspüren das Subjekt und Schluss! Will vermuten also, liebe Freund und Kollege, dass ein Ei von transsilvanischer Godzilla, weil seit der Eiszeit eingeflohen, hier im Gebilge im Zillertal. Sehr wahrscheinlich, Herr Kollege, sehr wahrscheinlich. Aber wie wurde dieses Ei nun mit einem Male ausgebrütet? Und warum? Wieso erwachte Godzilla ausgerechnet jetzt zum Leben? Hat der verehrte Kollege schon gehört von der geheimen transsilvanischen Atomfabrik ganz hinten im Zillertal? Nein. Sie? Oh ja, wir haben gebaut. Aha. Und diese Atomfabrik... Ist ein schneller Blüter. Hat vermutlich ganz schnell ausgeblütet Ei von Dinosauriern. Mit Radioaktivität. Mein Gott. Und so entstand Godzilla. Das Monster aus dem Zillertal. Ivan. Ja, Herr Professor von Helsing. Hier ist Ivan. Ist Jonathan schon zurück? Nein, Herr Professor. Aber da unten zieht Militär auf. Wo? Da im Zillertal. Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Infanterie. Was will die? Gegen dieses Monster sind Soldaten machtlos. Ich darf mich der Meinung meines verehrten Kollegen anschließen. Aus Erfahrung aus vielen, vielen japanischen Filmen. Sie sagen es, Honda. Gegen dies gewaltige Vieh kann uns nur einer helfen. Ein besonders gewiefter Großwildjäger. Sie kennen einen solchen in Transsilvanien, Herr Kollege? Allerdings. Wir müssen Graf Zaroff zu Rate ziehen. Aber wenn ich's Ihnen doch sage, Herr Oberst, ich bin kein Spion, ich bin Tourist. So. Na, und was glauben Sie, als was kommen Spione nach Transsilvanien? Getarnt als Touristen. Eklor, oder? Aber meine Braut ist in Lebensgefahr. Godzilla, das Monster. Wir werden sehen, was ist wahr an Ihrer Geschichte. Ich hab geschickt eine Kompanie ins Zillertal. Eigentlich müssten schon zurück sein. Herr Oberst, es war schrecklich. Das Monster mit dem Madel. Was? Es stapft über Stock und Stein bergab. Hat schon zwei Heistadeln zertrampelt. Und meine Kompanie. Oschechobotzem. Wie schauen Sie denn aus? Weiß, als wir waren Ihnen ein feindlicher Dampfpanzer überrollt hätten. Schlimmer, Herr Oberst. Das Monster. Ja, was jetzt? Godzilla mit dem Madel am Buckel, mitten durch unsere Kompanie. Grad haben wir Stellung bezogen gehabt im Dorf Oberzilla. Jesus Maria. Na und was ist mit Bevölkerung von Dorf Oberzilla? Zu Befehl, Herr Oberst. Die sind grad dabei und bauen Zaun rund um Fußstapfen von Monster, damit später Eintritt nehmen können. Ja, schön, sehr schön. Das Land lebt vom Fremdenverkehr. Ja, apropos, lasst den Herrn da frei, der ist kein Spion. Ja, danke. Ja, aber was geschieht denn jetzt? Wo ist Godzilla? Wo ist meine Braut Bianca? Wissen Sie was? Jetzt, wo Sie gar Spion sind, kann ich Ihnen ja erzählen. Die zwei marschieren alleweil noch Stante B in Richtung auf transsilvanische Hauptstadt. Gehört. Ja, Igor. Ja und? Was war's? Der Großvater, er ist wieder besoffen heute. Hast du den Stall gesperrt? Nein. Nein, der Großvater ist nicht. Der ist... Igor. Ja? Was trampelt da durchs Haus? Was ist das? Ja, ich hab dir doch gesagt, es ist nicht der Großvater. Da ist es doch. Oberste transsilvanische Heeresleitung, Adjutant Brst. Sehr schön. Herr Adjutant, hier ist Oberst Hoplitschek aus dem Zillertal. Wir brauchen dringend Verstärkung gegen diese Monster. Ja, Moment einmal. Von was für einem Monster reden Sie denn überhaupt, Herr Oberst? Von Godzilla. Godzilla? Ein Monster aus dem Zillertal. Wir haben jetzt einen elektrischen Zaun gespannt vor das Zillertal. Na, da bin ich aber auch gespannt wie ein Zaun. Ja. Ob er es aufhält, das Monster, euer Zaun. Herr Adjutant, vielleicht... Schicken Sie doch besser ein paar Düsenjäger. Aber lieber Herr Oberst Hoplitschek, Sie wissen doch genau, dass wir die Düsenjäger nicht einsetzen dürfen. Was? Na, weil Sie doch draußen sind aus Transsilvanien bei der irren Geschwindigkeit, mit der wir da davonrasen. Na, und dann haben wir gleich wieder diplomatische Verwicklungen. Nein, mit dem Monster müssen Sie schon selber fertig werden, lieber Oberst. Wir haben schließlich auch noch was anderes zu tun, hier im Hauptquartier. Ja, bitte schön. Was, Herr Adjutant? Was? Was zum Tun haben, bitteschön? Na, heute auf die Nacht ist die Endausschaltung im Präferenzenturnier im Offizierscasino. Sie, Hoplitschek, da steht aber einiges auf dem Spiel, schauen Sie. Sie wünschen bitte. Wir möchten gern Graf Zaroff sprechen. So. Und wer ist das? Wir? Was? Wenn ich melden soll. Du hast gar nichts zu melden, du Mensch von einer Kröte. Hier stehen Professor von Helsing und Professor Honda. Sayonara. Nicht zu vergessen, Ivan, der Schreckliche. Uns kannst du nicht Wasser reichen. Also gib an Schnaps her, was du hast. Bevor du den Herrn Grafen holst. Ja, ich geh ja schon. Nicht nötig, Vladimir. Bin schon da. Und sehr erfreut, lieben Professor van Helsing begrüßen zu dürfen. Was führt Sie her in dieses schlichte Jagdschloss, Professor? Wollen Sie meine Trophäensammlung besichtigen? Nein, danke, Graf. Wir sind leider in einer sehr ernsten Angelegenheit hier. Ja. Professor Honda, bitte. Ja. Es geht um ein gewaltiges Untier, Herr Graf, das vielleicht Opfer Ihrer gefürchteten Jagdkunst werden könnte, wenn Sie... Was Zarow jagt, das trifft er auch, mein lieber Professor. Wunderbar. Vielleicht ist das im fernen Japan noch nicht durchgedrungen. Doch sprecht, um welches Untier handelt es sich? Um Godzilla, Hellglav. Das Monster aus dem Zillertal. Habt ihr gehört? Monster nähert sich. Seht nur, da unten biegt Godzilla um die Nase. Was für Nase, ist ja keine Nase. Um die Felsnase, Gott sei Dank. Er hält Bianca noch in seinen Klauen. Gott sei Dank, ja, seid ihr deppert, wurden junger Freund. Ich meine doch nur, sie lebt noch, Gott sei Dank. Schön, sehr schön. Monster läuft direkt auf Elektrozaun zu. Na, da, das wird ein schöner Gebrutzel geben, wenn hineinrennt in den Zaun. Ach, Bianca? Was wird ihr dabei passieren? Ah ja, das Madel sitzt ja hoch drum. So hoch haben wir nie bauen können, der Zaun. Darum, für sie ist kein Gefahr. Männer! Schließ ihn an! Den Zaun! An den Strom! Da. Jetzt aber. Jetzt fließt Strom von halb Transsilvanien durch Zaun unsrige. Und der blöde Viech rennt glatt hinein. Natürlich stehe ich Ihnen unter diesen Umständen zur Verfügung, meine Herren. Das Untier ist so gut wie tot. Ich werde diese doppelschwere Elefantenbüchse wählen. Oh, verflucht! Was ist mit Licht? Oh, du bist was soll das? Doch, findest was du? Ist denn plötzlich mit dem Licht? Gut, Scheiße! Ein Stromausfall, wie mir scheint, Graf Zarow. Das haben wir in Japan auch immer, wenn wir Monster mit elektrischem Strom bekämpfen. Und das nützt sowieso nichts. Zvonimir. Zvonimir! Schaff Kerzen her! Mach ich sofort. Wenn das Licht wieder an ist, werde ich sie suchen. Ja. Wir wollen noch ein ordentliches Jägerschnitzel essen, bevor wir aufbrechen. Meine Herren, Horido. Horrido. Horrido, Helga. Jonathan! So rette mich! Ich komm nicht runter, Bianca! Na sowas. Das hat ihm gar nichts gemacht, dem Viech, dem Bläden. Dafür ist Kurzschluss in ganz Transsilvanien. Wer hat denn die blöde Idee gehabt? Halt. Ich glaub, ich war's. Transsilvanisches Hauptquartier, Adjutant Brst. Ein bisschen, Herr Adjutant. Es hat nichts genutzt mit dem Strom. Ja, das merke ich, Hoplitschek. Wir sitzen im Finster da. Ja, aber was werden wir jetzt machen, Herr Adjutant? Vielleicht Hilfe vom Ausland anfordern? Hoplitschek, die Russen und die Amerikaner haben uns telegrafiert. Ah ja, was bitteschön haben sie telegrafiert? Wollen uns helfen? Ich weiß nicht, Hoplitschek, wir haben die Telegramme wieder zurückgeschickt, ungeöffnet. Ja, also, warum denn das? Na, das ist, sie sind nicht ordnungsgemäß frankiert gewesen, lieber Freund. Ja, Jetzt kann uns nur mehr ein Wunder retten. Oder? Graf Zaroff, haben Sie das Monster im Visier? Ja, natürlich, Van Helsing. Ich muss nur noch seine verwundbare Stelle finden. Bei uns in Japan ist sie ungefähr 1,50 Meter unter seinem Bauchnabel. 1,50 Meter, danke, Professor Renner. 1 Meter. So, Moment. Professor Van Helsing, jetzt ist alles aus. Die Armee hat versagt. Merken Sie sich eins, mein lieber Jonathan. Wenn die Armee versagt, ist noch lange nicht alles aus. Darf ich Ihnen Graf Zaroff vorstellen? Den besten Großwildjäger der Welt. Die war sehr angenehm. Noch etwas weiter nach links. Jetzt müsste es eigentlich in diesem Moment. Jetzt müsste es. Geht's laufen! Geht's laufen! Tatsächlich! Und das Monster lässt Bianca fahren! Jonathan! Wo bist du? Hier oben! Bianca, komm rauf! Schnell! Hey, was ist das? Da taucht ja noch so ein Riesentier auf! Oh, das ist sicher Mutter von Godzilla! Kommt immer im lichtigen Augenblick. Sie haben recht, Ronda. Das Untier ist noch mal so groß wie Godzilla. Soll ich ihm auch eins draufbrennen? Moment, Graf Zaroff. Da! Das Große zieht das Kleinere am Ohr. Oh, Bianca. Endlich habe ich dich wieder. Oh, Jonathan. Es war so schrecklich in den Klauen dieses Monsters. Und sein Mundgeruch. Was ist, Van Helsing? Soll ich? Bezwingen Sie sich. Schauen Sie. Die Mutter zerrt Godzilla davon. Zurück ins Zillertal. Nein, Graf Zaroff. Lassen wir die beiden ziehen. Oh, es sind schade. Unschuldige Kreaturen. Ich war so gut in Schuss. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sehr richtig. Schuld sind schließlich wir Menschen mit unseren Experimenten. Ja, sagen Sie, Professor Honda, Sie sprachen doch von dieser Atomfabrik dort drin im Zillertal. Der schnelle Blüte, ja. Ja. Wer hat den da eigentlich tatsächlich hingebaut? Oh, ich kenne die Firma nicht genau. Walten Sie, wie hieß sie noch? Bianca. Ja? Komm, wir gehen ein paar Blümchen pflücken. Oh ja, Jonathan. Die Blümchen auf der Wiese da hinten. Mhm. Da steht ja jemand. Ach, entschuldigen Sie, gehören Sie auch zur Gruppe von Professor Honda? Jetzt fällt's mir ein. Es war die Firma eines gewissen Dr. Fu Manchu. Und Dr. Fu Manchu braucht eine Blaut. Komm mit mir. Schönes Fräulein. Nein! Moment! Fu Manchu. Komm, sag ich. Komm hier in diesen geheimen Gang. Jonathan! Zu spät, Bianca. Du bist in Fu Manchus Gewalt. Oh, hilf mir doch! Hilf mir! Fortsetzung folgt.